Salam World, so soll das neue soziale Netzwerk heißen. Eine Art Facebook mit Kopftuch, eine islamische virtuelle Welt, eine geschützte Welt, so versprechen die Macher von Salam World in ihrer Werbung. Safe for young users without the harmful content that is usually associated with social networks. Sicher für junge Nutzer und ohne die anstößigen Inhalte, die normalerweise mit sozialen Netzwerken in Verbindung gebracht werden, heißt es. All das wird rausgefiltert, sagt Ahmed Asimov, einer der Chefs von Salam World. Alles, was zerstörerisch auf die Psyche von Kindern wirkt, zum Beispiel. Auch Videos oder Bilder mit obszönen oder pornografischen Inhalten oder Gewaltvideos. Es geht uns nicht nur um den Schutz der Muslime, sondern wir wollen alle Menschen vor Inhalten bewahren, die destruktiv auf die Natur des Menschen wirken. Ahmed Asimov kommt aus Dagestan, einer muslimisch geprägten Kaukasusrepublik, die zu Russland gehört. Andere Manager aus dem Salam World Vorstand kommen aus arabischen Ländern. Ihre Büros haben sie in Istanbul eingerichtet, in einer Luxusvilla mit Bosporusblick. It's very important we don't build online mosque. No. We build online society on Islamic values. Wir bauen keine Online-Moschee auf, das ist Ahmed Asimov wichtig, sondern eine Online-Gemeinschaft nach islamischen Werten. Salam World soll auch eine sogenannte Fatwa-Hotline bieten, wo Imame online Antworten geben, wenn Gläubige in Alltagsfragen nicht weiter wissen. Zum Beispiel, darf ich beim Zähneputzen während des Fastenmonats Ramadan den Mund mit Wasser ausspülen oder gilt das schon als Trinken und ist verboten? Lebenshilfe für Muslime. Bei jungen Leuten in Istanbul stößt man allerdings auf viel Skepsis, ob so ein islamisches soziales Netzwerk wirklich nötig ist. Facebook und die anderen Netzwerke sind doch für die ganze Welt da. Und dieses soll nur für Muslime sein? Sollen denn etwa Juden und Christen auch in eigene Netzwerke gehen? Das hat keinen Sinn. Trotzdem, die Macher von Salam World hoffen auf 30 bis 50 Millionen Nutzer in den ersten 3 Jahren. Noch bauen sie ihr Netzwerk auf. Ende Juli, pünktlich zum islamischen Fastenmonat Ramadan, soll Salam World dann online gehen. Join us today at Salam World.